Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mikroplastik. Winzige Kunststoffteilchen, die entweder hergestellt werden als Bestandteil zum Beispiel von Kosmetika oder die entstehen, wenn Plastikprodukte sich abnutzen. Dieses Mikroplastik gerät in den Fokus von Umweltschützern und Politik. Spätestens seit Herbst des vergangenen Jahres, als Mikroplastik auch im Darm von Menschen nachgewiesen wurde. Nachdem Forscher es ja bereits in Gewässern, im Boden oder in Nahrungsmitteln gefunden hatten. Mikroplastik in Lebensmitteln, das war daher auch ein Thema auf der Grünen Woche, die gerade noch in Berlin läuft. Denn ob und in welcher Weise Mikroplastik langfristig gesundheitsschädlich ist, das ist noch unbekannt. Christoph Schäfer hat auf der Grünen Woche Ausschau gehalten nach dem Wissensstand in Sachen Mikroplastik. Und auf meiner Suche nach Mikroplastik hilft mir Professor Dr. Dr. Alfonso Lampen vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Fangen wir mal konkret an. In welchen Lebensmitteln finden wir denn Mikroplastik? Ja, Mikroplastik finden wir oder hat die Lebensmittelkontrolle in Deutschland mittlerweile in Wasser vor allen Dingen gefunden. Man findet Mikroplastik in Mineralwässern, in Flaschen, natürlich in Flaschen, die aus verschiedenen Plastikmaterialien hergestellt werden. Man findet natürlich Mikroplastik auch in anderen Lebensmitteln, weil wir davon ausgehen, dass Plastikmaterialien beim Prozess, bei der Herstellung und bei der weiteren, wir nennen das Prozessierung von Lebensmitteln, immer wieder eine große Rolle spielen. Und dann gibt es auch einen Abrieb und der Abrieb landet in einem gewissen Teil möglicherweise in das Lebensmittel. Das heißt, wir würden davon ausgehen, dass auch in Wurst, wenn wir später auf einem verschiedenen anderen Stand hier sind, Thüringen beispielsweise, Thüringer Wurst oder auch andere Würste, würden wir mit Sicherheit auch einen sehr geringen Anteil von Mikroplastik finden. Natürlich stellt sich da auch so die Frage, wie gesundheitsgefährdend sind diese Kunststoffpartikel eigentlich? Kunststoff gilt per se eigentlich aufgrund der Informationen, die man eigentlich in den letzten 40 Jahren zusammengetragen hat, als sehr ernährt. Das sind Moleküle, die dann bei Raumtemperatur fest sind, das heißt, die nicht mehr groß reaktiv sind. Aber was wir auch nur zum Teil wissen, welche Mikroplastikpartikel hineingehen in den Körper, welche oral aufgenommen werden. Die meisten bleiben entweder im Darm selber, in der Schleimhaut oder in den Darmzellen hängen. Und die Darmzellen werden alle 3 Tage erneuert. Das heißt, es erfolgt keine Aufnahme in den Körper. Und nur die kleinsten Partikel für Nanoplastik besteht die Möglichkeit, dass es in tiefer gelegene Organe, Leber, durch den Blutkreislauf weiter transportiert wird. Und ob es da dann noch reagieren kann, halte ich eher für sehr gering wahrscheinlich. Aber das muss noch untersucht werden. Dann machen wir uns mal auf. Wir kämpfen uns erstmal durch die Menschenmengen durch. Ja, genau. Wir machen Folgendes. Wir gehen durch die Tierhalle und dann kommen wir zu den Ländern. Nordrhein-Westfalen, okay, die Länderausstellungshalle. Ja, hier sind wir Glasflaschen. Also bei Glasflaschen war ich jetzt überrascht, dass auch in Mineralwasser aus Glasflaschen halt durchaus Mikroplastik detektierbar ist. Aber wahrscheinlich im Rahmen des Hintergrundes. Das heißt, also, es kommt wahrscheinlich aus dem Deckel. Fragen wir doch mal den Herrn, der da gerade trinkt. Entschuldigung, ich bin vom Deutschlandfunk Kultur und mache einen Beitrag über Mikroplastik. Haben Sie von dem Thema schon mal gehört? Das ist gefährlich. Wenn es im Meer ist, die Fische nehmen das auf und wenn sie Pech haben, verenden sie dadurch. Wir haben ja einen Experten an der Seite. Wenn Mikroplastik ins Wasser gelangt, Fische nehmen es auf und damit landet es sozusagen auf unserem Speiseteller? Ja, theoretisch ist es möglich. Praktisch ist es so, dass Sie im Lachssteak beispielsweise kaum Plastik finden würden, weil es ist in den Eingeweiden drin, die Fische werden ausgeweidet. Das heißt, im Magen-Darm-Trakt ist es drin. Es kann den Magen-Darm-Trakt der Fische nicht durchdringen, wie es auch unser Magen-Darm-Trakt so gut wie gar nicht durchdringt, weil wir Barrieren haben. Und das ist bei den Fischen genauso. Und deswegen können wir Lachs oder andere Fische beruhigt essen. Was haben wir hier? Zuckerrübensirup. Mögen Sie gerne? Nicht ganz so mein Fall. Also nee, keine Beziehung dazu. Fragen wir mal den Produzenten, oder Sie vertreiben zumindest die Produkte. Machen Sie sich Gedanken? Ich bin nur zum Aushelfen da. Kann Ihnen sehr viel über rheinische Fleischwurst erzählen. Das ist vielleicht schon eher Ihr Fall, oder? Gute Wurst. Was sagen Sie als Experte? Mikroplastik? Es wäre sehr unwahrscheinlich. Die Tiere würden das aufnehmen. Wir würden vielleicht im Darm der Tiere noch was finden. Aber dass es in den Organen selber dann zu finden ist, halte ich selber für sehr unwahrscheinlich. Aber im Moment wissen wir alles eigentlich noch nicht. Denn der sogenannte Carryover vom tierischen Lebensmittel zum Lebensmittel, der ist eigentlich hier nicht untersucht worden. Aber wenn wir jetzt die Wurst zum Beispiel im Supermarkt kaufen würden und die ist in Plastik eingepackt, dann könnte durch den Abrieb der Plastikverpackung Mikroplastik auf das Produkt übertragen werden? Also normalerweise sind die nicht in Plastik eingepackt, sondern sind es gibt natürliche Därme und es gibt natürlich künstliche Därme, die benutzt werden. Also mir nicht bekannt, ob der Abrieb so stark ist, wissen wir nicht. Okay, das ist zumindest auch eine Erkenntnis. Aber wenn wir jetzt hier so über die Messe gehen, über die Grüne Woche, wir können es nicht sehen, aber wir vermuten es, oder sehr wahrscheinlich, ist Mikroplastik in Produkten drin, an denen wir hier auch vorbeilaufen. Ja, das sind neue Erkenntnisse und wir haben jedes Jahr gewisse neue Erkenntnisse. Das muss aber nicht beunruhigen. Aber es ist auch ein bisschen absurd, dass wir ein Material benutzen oder die Industrie benutzt ein Material seit Jahrzehnten, von dem wir nicht wissen, welche Langzeitfolgen es eigentlich auf unseren Körper hat. Weil nachgewiesen ist es ja auf jeden Fall, dass es durch unseren Körper fließt. Die Industrie geht davon aus, dass es ein inerter Stoff ist, der nicht reagiert. Aber ich würde es nicht so weit gehen, dass da ein großes Risiko existiert. Aber die offenen Fragen müssen beantwortet werden. Also Sie bleiben entspannt beim Thema Mikroplastik? Wir bleiben nicht entspannt, sondern wir packen die offenen Fragen durchaus an. Das ist auch unsere Pflicht. Die Änderung der Verhaltensweise mit Umgang mit Plastik, die sind wichtig. Und das ist ein Impuls, den wir unterstützen, auf allen Ebenen. Aber wir würden jetzt nicht so weit gehen, dass wir sagen, PET-Flaschen oder andere Plastikflaschen sind nicht geeignet, um Mineralwasser beispielsweise zu verpacken. Herr Lampen, vielen Dank. Ja, bitteschön. Vielen Dank auch. Also beim Thema Mikroplastik bestehen noch sehr viele offene Fragen. Was mich allerdings beunruhigt, und dazu konnte mir Herr Lampen mir auch keine Antworten geben, was so die Langzeitfolgen von Mikroplastik sind. Erste Versuche mit Nagern deuten zumindest darauf hin, dass Partikel durch die Nahrungsaufnahme in Leber, Milz und Niere gelangen können und dass Schadstoffe im Organismus verbleiben können, auch wenn die Plastikteilchen wieder ausgeschieden werden. Christoph Schäfer berichtete.